Twistcast. Urlaub. Es folgt eine kurze Werbeunterbrechung. Hallo, ich bin Daniela alias Fuchskind und ich bin Comiczeichnerin und Illustratorin und ihr könnt meine Comics auf www.fuchskind.de finden. Ich nehme auch Aufträge an. Wenn ihr zum Beispiel eine Idee für einen Pen-and-Paper-Charakter habt oder etwas anderes gerne illustriert haben möchtet, schreibt mir doch einfach übers Kontaktformular auf www.fuchskind.de oder schaut euch auch einfach meine Comics an, die ich dort poste. Ich bin auch bei Twitter und Instagram und Facebook zu finden. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Questcast. Macht's gut! Diese Werbung erfolgte ohne Gegenleistung. Hallihallo! Und mal wieder herzlich willkommen zu Questcast, dem Pen and Paper Podcast. Hallo, nach den drei Mini-Folgen, die wir aufgenommen haben. Wenn ihr diese Ausgabe hört und ihr sagt, das ist jetzt meine allererste Ausgabe oder so, dann müsst ihr nochmal zurück, denn um das ein bisschen besser zu verstehen, solltet ihr vielleicht vorher noch die drei Mini-Folgen vorher mal gehört haben, die Tagebücher, die Notizen von Dr. Bernstein, das als Disclaimer. Hallo, ich bin immer noch der Henrik oder schon wieder. Und mit dabei, so jetzt spätestens jetzt sollten die Leute umgeschaltet haben und gesagt haben, ich hör's wieder. Und jetzt kommen wir zu der eigentlichen Folge. Hallo, ich bin aber auch wieder mal nicht alleine. Wir haben die übliche Runde plus eins heute. Hallihallo, Leute. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Und ihr habt ja die drei Mini-Folgen vorher gehört, deswegen wisst ihr, neue Stimme. Die Daniela ist jetzt auch mit dabei. Hey. Die eine Stimme, Hallo. Die vielleicht noch nicht allen so bekannt ist aus den Folgen. Ansonsten Esa, Maya und Romy wieder hart am Start. Ja, wir wollten gerne weiterspielen, habe ich gehört. Und dann habe ich mal ein bisschen was aufgeschrieben und so ein bisschen überlegt und gemacht und getan. Gibt's denn was Neues bei euch so in der Zwischenzeit? Also klar, neu ist, wir haben Daniela mal mit an Bord geholt, weil wir gesagt haben, wir wollen das gerne noch etwas erweitern hier. Wir haben ja die Minifolgen dann geheim aufgenommen und dann dachten wir, Mensch, warum machen wir nicht ein komplettes Abenteuer draus? Aber was ist ansonsten so passiert bei euch? Ansonsten? Ich habe eine rollende Bulldogge. Ja, ich meine auch so generell. Vielleicht ist ja irgendwas, wo ihr sagt, ach ja, ach, das wollte ich nur erzählen oder sowas. Irgendwas, was in das der ist traumatisch, ist. Henrik. Ich arbeite da reicht eine rollende Bulldogge nicht. Ist das nicht schlimm genug? Ach, sie ist ja trotzdem nett. Das tust du uns an. Nein, die ist doch nett. Das ich brauche einen Termin bei Frau Dr. Bernstein, um das zu verarbeiten. Das können wir einrichten. Und nächstes Mal habe ich auch Hundeleckerlis dabei. Nicht nur Fruchtbonbons. Nicht nur Menschenleckerlis. Genau. Ja, sorry, aber irgendwie, ihr leidet auch schon extrem wenig, habe ich das Gefühl. Also wenn ich von anderen Cthulhu-Runden höre, dass alle irgendwie beim ersten Abenteuer alle tot umfallen. Ihr macht das schon ziemlich lange mit, also wenn wir so zurückgucken, wir spielen schon eine Weile. Sie sind natürlich verteilt und nicht jede Woche so, aber wir spielen schon ein bisschen. Es ist schon einiges passiert. Jetzt sind wir auch einfach nur sehr resilient, also. Oder vielleicht war ich einfach nur die ganze Zeit so betrunken, dass ich das irgendwie nicht so richtig. Das könnte auch eine Erklärung sein, ja. So richtig mitbekommen habe. Vielleicht hatte ich das geschützt. Vielleicht hatte ich das geschützt, ja. Mhm. Kann ja sein. Wenn man da nicht so genau zwischen alkoholinduziertem, weiß ich nicht, unterscheiden kann. Vielleicht hast du das alles nur geträumt. Vielleicht sind wir gar nicht da und eigentlich ist das nur dein Traum. Genau. Und das war die neue Folge. Ja, wäre blöd, wenn das jetzt mal ein Hook gewesen wäre fürs Abenteuer. Ne? Das wäre schon blöd gewesen. Ah, das wäre wirklich doof. Nee, tut mir leid. Dinge passieren, Dinge geschehen. Auch dein Hühnchen. Nein, sorry. Das ist nach wie vor wirklich so. Deswegen, vielleicht gibt's ja auch Hundepsychologen oder so. Vielleicht ist es aber auch einfach, weißt du, man muss ja auch die inneren Werte seines Hundes lieben. Also da musst du auch mal wieder drüber stehen, nur weil er ein bisschen sabbert und ein längeres Fell hat und mehr Zähne bekommen hat und glubschig guckt. Ich meine, das ist dann es ist jetzt halt schon bei Hunden Sachwerk, Mischling. Und jetzt wirklich, also jetzt ist da alles irgendwie drin. So. Sehr besonderer Hund. Ja. Ist bestimmt so ein Hundepreis, kannst du damit bestimmt auch gewinnen. Das geht bestimmt auch. Ja. Das habe ich in der Zwischenzeit gemacht. Weil du wolltest doch wissen. Ich bin mit ihm auf Hundeausstellungen gegangen. Das gibt's nicht. Gab's nicht in England oder so oder in Deutschland so der hässlichste Hundpreis und sowas? Was gab's doch irgendwie? Mit so einem, der immer die Zunge raushängt und super kahl ist und immer macht. So dein Meme. Gab es 1925 schon Memes? Vielleicht war ein Bildchen das erste Meme. Ja. Lustige Spruchbildchen. Spruchbildchen. Nee, ich dachte, vielleicht gibt's irgendwas, was ihr so nochmal erzählen wolltet, was da irgendwie, was bei euch so passiert ist in der Zwischenzeit. Aber wenn ihr sagt, ach, wir sitzen eh zu Hause, lustige Pandemie, und sitzen hier und dann ist es ja, auch. Passiert nicht so viel. Es schneit halt. Also. Ja, der Schnee ist schön. Aber es ist sehr kalt. Sehr, sehr kalt. Ich muss heute nur kurz Pizza holen. Für mich war das okay. Minus 10 Grad, kurz eine Pizza holen. Fein. Ich finde es auch in Ordnung, aber es ist schon gewöhnungsbedürftig. Ja. Man muss sich sehr dick anziehen, wenn man rausgeht. Ja. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ach so, wieder für die Hörerschaft soweit. Also wir sitzen diesmal dann halt plus eins. Das heißt, wir müssen so ein bisschen gucken, dass wir, es wird vielleicht ein bisschen durcheinander gehen mal mit den Stimmen. Da müssen wir mal so ein bisschen gucken. Und wir sehen uns auch alle mit Kamera. Ich winke einmal demonstrativ. Und das heißt, wenn wir mal zwischendurch irgendwie, weiß nicht, Insider, wir versuchen trotzdem alles zu erklären, damit man das auch, wenn man nur zuhört, dann soweit versteht. Aber vielleicht geht mal die Gestikulation mit uns auch ein bisschen durch. Wir klären es dann auf. So, also auch alles, was ich irgendwie zeigen werde, was ich euch irgendwie vorbereiten werde, ich werde dann extra nochmal fragen, hey, könnt ihr das nochmal irgendwie beschreiben, damit man sich das auch da draußen vorstellen kann. Ja, ansonsten hätte ich gesagt, können wir eigentlich anfangen mit unserem neuen Abenteuer, was eine Fortsetzung ist zu einerseits Helgoland und andererseits auch unseren kleinen Mini-Gesprächen, die Frau Dr. Bernstein soweit eingeleitet hat. Kurz zum Recap. Die Investigatorin und Investigatorinnen haben sich mit der Janus-Gesellschaft ja verbrüdert und verschwestert und hat zugesehen, dass sie hat den Wert einer Geheimorganisation um die 1925 verstanden, die Dingen auf den Grund gehen, die vielleicht nicht so toll sind, und übernatürlich. Und in Hamburg gibt's halt ein Chapel, ein wie so ein Moderatclub, gibt's eine Abspaltung. Und sie wurden dann auf einen Auftrag geschickt, gen Helgoland, der ja, doch ein bisschen anders lief dann, oder der so heiß gekocht wurde, wie er gegessen wurde, wenn das Sinn macht. Also da war schon, irgendwas war der Chip. Ja, sonst heißt es doch immer, es wird nicht so heiß gekocht, wie es gegessen wird. Und nee. Aber der wurde noch heißer. Genau. Er wurde super heiß gegessen, aber lauwarm gekocht. So rum, genau. Macht physikalisch gar keinen Sinn mehr, aber gut. Nee. Wo sich dann irgendwie herausstellte, dass anscheinend dieses Helgoland, niemand lebt in Helgoland, dass das nicht so ganz stimmt, dass sich wohl vor einer Weile dort humanoide Schlangenwesen ansässig fühlen, die meinen, ach na ja, also wir können so eigentlich die Männers, die können wir eigentlich mal so wegsnacken, die braucht man sowieso nicht, und die Frauen, na ja, Irgendjemand muss sich auch um die die Eier sich drum rumschlängeln und die so ein bisschen wärmen, damit das hier bei uns weitergeht. Und wir müssen dann halt irgendwie mal die Insel übernehmen. Naja, und mal gucken, wohin die Reise noch so geht. Und das fanden unsere Heldinnen und Helden nicht so toll. Haben auch den einen oder anderen, naja, Dinge sind geschehen, lief nicht immer so super für die drei und haben dann auch durch eine Art, ich sag's mal, Gedankenverschmelzung, sie mussten an einer Art Experiment teilnehmen, so würde ich das umschreiben, unfreiwilligerweise. Naja, und konnten sich irgendwie dann doch noch aus dem Hort unter Helgoland oder in Helgoland befreien. Das heißt, in dem Moment gab es nicht das strahlende Happy End. Sie haben nicht irgendwie die Insel mit einer Schrotflinte befreit und alle Überlebenden rausgeführt. Sie haben sich dann selber irgendwie durch ein Portal gequetscht, eine Fleischkuppel gezaubert, don't forget. Und kamen dann irgendwie zurück und haben ihre Doppelgänger gesehen, die da nett beim Herrn Hastings so rumsaßen, dem Dekan der Janusgesellschaft, und haben dann kurz einen Prozess mit diesen Doppelgängern gemacht, die dann etwas unangenehm zermatscht wurden. Ja, und von diesem ganzen Experiment ist irgendwie noch ein bisschen der Kopf nachfristig belastet gewesen. Deswegen gab es die nette Frau Dr. Bernstein. Und Frau Dr. Bernstein hat ganz viele Fruchtbonbons verteilt. Und jetzt geht's ihr viel besser und alles ist schön. Ende. und wir steigen quasi nach den Gesprächen ein. Vorneweg, bevor wir ins eigentliche Spiel nochmal kurz kommen, für den Fall, dass auch hier wieder Leute neu dazugestoßen sind. Es ist Kosuru. Ne, es können Dinge passieren, die psychologischer Natur sind, die irgendwie Bodyhorror oder Gewalt irgendwie da widerspiegeln. Wenn ihr die letzten Runden gehört habt, wisst ihr auch, in welche Richtung das geht. Also, typische Cthulhu-Themen werden, denke ich mal, bearbeitet. Aber kein Complete Gore, super duper Gore in Organen baden. Nee, das haben wir, glaube ich, noch nicht gemacht. Okay. Naja, das mit den Häuten in diesen Kisten ging ja schon in eine, ja, eine ähnliche drin, Richtung. Ihr habt euch ja nicht drin gewühlt und gesagt, Nee, das stimmt. Also man hat es gesehen. Dafür war keine Zeit. Nee. genau, also nur nochmal, dass wir kurz das nochmal erwähnt haben, welche Richtung das geht. Genau, meine Würfel habe ich an die Seite gelegt und ich habe auch wieder, ich muss nochmal Shoutout to tabletopaudio.com nochmal raushauen, denn dieses großartige Tool, um Soundeffekte und Hintergrundmusiken einzuspielen, hat jetzt auch so, hat ein DM-Tool und dann kann ich so coole kleine Soundcues einspielen, die man immer mal gebrauchen kann, zum Beispiel, wenn man was ganz gut gewürfelt hat, dann kommt sowas zum Beispiel mal. Und wenn man ganz schlecht gewürfelt hat, kommt halt irgendwie so als Unterstützung, damit man auch mal sowas ein bisschen. Ich hoffe, ich denke dran und mir fällt nicht in 6 Stunden ein. Ach Mist. Ja. Gut, gibt's auch irgendwas von eurer Seite? Ansonsten steige ich in die Szene komplett und vollends ein. Nee, eigentlich nicht. Also ich hätte so ein paar Fragen zu dem, was so nach Helgoland geschehen ist, wo ich mir nicht sicher bin, ob mein Charakter das nicht eigentlich schon wissen müsste. Das ist halt die Frage, ob ich das besser jetzt frage oder ob ich das besser im Spiel dann versuche rauszubekommen, weil ich nicht genau weiß, ob es realistisch ist, dass mein Charakter das nicht sowieso schon wissen müsste. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich würde sowieso am Anfang drauf eingehen. Also die Fragen können wir, wir können das gerne so einstreuen. Auch um so eine Brücke dann zu schlagen. Das ist auch kein Problem. Habe ich also auch so ein bisschen mitgedacht dran. Stimmt, ihr wisst ja gar nicht, wie es anfängt. Ich denke mir gerade so. Aber ja, klar. Ich weiß ja nur, wie es weitergeht. Okay, noch was? Nö. Okay, gut. Dann fangen wir mal an. Also, es ist so. Ihr vier sitzt zusammen mit dem Herrn Hastings. Ihr erinnert euch, älterer Mann, um die 60, Dekan, hat uns, ich weiß nicht, war irgendwie immer so ein bisschen, ich glaube, ich habe ihn in den einen Folgen ein bisschen wie Reich Ranitzky, glaube ich, gesprochen, aus Versehen. Naja, alter Mann, freundlicher Typ an sich, wirkt so ein bisschen vielleicht eigen, aber naja, sitzt da, ist am, hat euch eingeladen zu einem Gespräch in der Janosgesellschaft, zum letzten Gespräch mit Frau Dr. Bernstein, ist eigentlich gar nicht so viel Zeit vergangen. Und da ist auch, ihr hattet ja alle eure Einzelgespräche, ihr untereinander hattet noch nicht euch darüber eingeweiht, wie diese Gespräche untereinander halt gelaufen sind. Wir hatten zwar Outgame natürlich gesagt, was im Besprechungszimmer passiert, bleibt auch erstmal im Besprechungszimmer, aber natürlich können eure Charaktere sich das austauschen. Also ist ja vielleicht für euch interessant, was da passiert ist. Aber ihr sitzt, wie gesagt, zu viert an einem Tisch. Und zwar sitzt ihr auch, normalerweise war das so, dass ihr mit Herr Hastings in so einer größeren Halle am Rand gesprochen habt, so eine Art Messeraum, wo auch häufiger die Janubiten mit dabei sitzen. Auch nochmal den Reminder, wir finden uns in Hamburg, Ende 1925 inzwischen, unter der Bierklause. Was habe ich gesagt? Zum Hartmann, ne? Zum Hartmann, habe ich richtig noch gesagt. Zum Hartmann. Und darunter ist ja die Janusgesellschaft, die sich ja dafür einsetzt, für ominöse Sachen, also Wissen zu sammeln, das Chaos, was auch immer das Chaos ist, zu bekämpfen. Und es hat schon einen gewissen Gerechtigkeitssinn, ist ein wildes Potpourri an Leuten, Lebensperspektiven, steht für, so wie man vielleicht auch sagt, war das nicht so, dass es hieß doch so die goldenen 20er, wo das dann irgendwie am Anfang so noch so, die Goldenen? Ja, ich glaube die Goldenen. Wo man halt so ein wildes Potpourri auch hatte, von Stimmung, von Aufbruch, von wo man noch keine Ahnung hatte, wie schlimm das eigentlich dann wird. Und so ist diese Stimmung halt auch gewesen, als ihr dem Janusgesellschaft beigetreten seid. Da war ja auch irgendwie dann anscheinend ein Geburtstag oder ein schönes Fest da unten in der Messe, wo ihr jetzt gerade eben sitzt. Aber wo ihr da so sitzt, der Herr Dr. Hastings ist, ist die Stimmung in der letzten Zeit, das habt ihr mitbekommen, etwas gekippter. Und wir spielen ja auch nach 7 Monate nach dem eigentlichen Helgoland-Abenteuer. Wie gesagt, nach dem Gespräch ist ein bisschen, nicht viel, aber ein bisschen Zeit passiert. Hastings sitzt da, er hat euch eingeladen. Er ist ein Hähnchen. Und ab und an huscht jemand nochmal durch die große Messe nochmal durch. Es ist so ein mäßiges Treiben, wenn ihr von der Uhrzeit schätzen müsstet. Also ihr seid noch nicht so lange wach, ihr habt dort auch übernachtet. Ihr hattet nicht noch ein weiteres Gespräch mit Dr. Bernstein. Die hat allerdings einen Abschlussbericht angefertigt. Also sie wurde ja damit beauftragt, euch ein bisschen einzuschätzen und so ein bisschen, hey, sind die drei noch okay? Können die noch? Oder sollte man die lieber dann doch nochmal ins Bettchen schicken? Ja, und es ist in einem Kamin gar nicht mal so weit weg von euch. Brennt ein kleines Feuerchen. Es ist angenehm warm, obwohl draußen Winter ist. Aber irgendwie am Anfang hat euch Herr Hastings noch irgendwie den Platz zugewiesen und nett genickt und so einleitende Worte irgendwie gegeben. Aber jetzt ist er einfach nur. Und ihr sitzt da jetzt so zu viert. Hastings hat so einen Zettel vor sich oder so ein paar Zettel vor sich und schmatzt da so vor sich hin. Und irgendwie bisher hat noch keiner so wirklich was gesagt. Und es setzt sich auch nicht noch wer dazu. So, also. Ich bin schon skeptisch, ob ich der Stimme aus dem Off vertrauen kann, die behauptet, dass das alles 7 Monate her ist. Ach, das bin ja ich, die Stimme aus dem Off. Ja. Der Erzähler, den ich nicht höre, gibt widersprüchliche Informationen. Da war irgendwas, ne? Da war was. Da war irgendwie was. Sitze ich so am Tisch, dass ich erkennen kann, was auf diesen Zetteln steht? Also es ist so, dass der, dass du siehst, dass es ein längerer, fein getippter, vielleicht Bericht ist und dass auf diesem Bericht auch, du kannst jetzt die Wörter auf den Kopf gedreht und so klein wie es geschrieben ist, jetzt nicht genau in Ziffern, aber du siehst, dass da so ein Siegel ist von diesen zwei Janusköpfen, die sich halt nicht anschauen, Gott Janus und so. Dass es halt wohl ein offizielles Dokument der Janusgesellschaft ist. Das erkennst du ohne Probleme. Wurde uns denn auch irgendwas angeboten? Also was zu trinken, was zu essen? Oder ist Dr. Hastings jetzt der Einzige, der vor sich hin mampft? Was schon noch da steht, ist eine Karaffe mit Wasser und ein paar Gläser, die so halb in sich gestapelt sind. Aber ihr habt da jetzt keinen Teller mit Kartoffelbrei vor euch stehen, nein. Ihr wüsstet aber, wo ihr hin müsstet, um euch einen zu holen, also so ist es nicht. Das ist jetzt auch kein offizielles Essen und vielleicht hat Herr Dr. Hastings auch einfach das so zwischengeschoben, sein Essen zwischen den Terminen. Es hat nicht ja, bitte? Ist das Hähnchen zu empfehlen, Herr Dr. Hastings? Das sind die Sachen, auf die man sich als Meister dann vorbereitet. Hähnchen beschreiben. Ja, es muss jetzt keine Details. Nur Paul Hummel verspürt vielleicht auch einen gewissen Appetit und überlegt, ob er sich auch was holen soll. Ja. Herr Hastings schnalzt etwas mit der irgendwie und kaut und schmatzt so ein bisschen. Nickt zu und meint, das Hähnchen. Also das möchte ich heute nicht missen. Mein erstes Frühstück heute. Ja. Erstes? Mein erstes noch, ja. Sie haben einen gesunden Appetit, wie ich sehe. Ja, den habe ich mir natürlich behalten. Bei all der administrativen Aufgabe hier darf man auch das Essen nicht vergessen. Ich nehme schon, Ja, ich schiele so ein bisschen so auf seinen Teller und denke mir so, wir sitzen jetzt hier und schauen ihm die ganze Zeit beim Essen zu. Ich stehe einfach mal auf und hole mir auch ein bisschen was vom Buffet oder was auch immer es da gibt. Ja, ihr könnt euch einfach, ist kein Problem. Ihr könnt einfach, ihr wisst, wo ihr in der Fakultät hin müsst, dass ihr euch dann dementsprechend auch was holen könnt. Ist auch was vorbereitet. Whatever ihr möchtet, ist gar kein Problem. Für Kost und Logis ist ja bei der Janusgesellschaft immer gesorgt. Also Unterkunft und Weiterbildung und dergleichen, das ist gar kein Thema. Da, wo wir gerade waren, Weiterbildung sprechen, das müsste ich noch mal ganz kurz einen Einschub setzen, weil wir, glaube ich, gar nicht so eklatant viel darüber gesprochen haben, was ihr für große Erfolge gefeiert habt bei Helgoland, die sich auf eure Skills auswirken in dem Moment. Ich habe das jetzt auch nicht, ich hoffe mal, ihr habt das noch so ein bisschen, ich sehe schon, Stirnrunzeln, so ein bisschen irgendwie aufgeschrieben oder dementsprechend Probe häufig gemacht oder dergleichen. Habt ihr denn da noch irgendwelche Notizen, die wir nochmal behandeln müssen, damit wir nochmal euch ein paar Prozentpunkte in dem Moment gönnen? Überfalle ich euch vielleicht. Also wir haben ja schon Punkte auf Cthulhu-Mythos bekommen, oder? Das war ja, glaube ich, schon abgehandelt. Ja. Also ich habe da mittlerweile 14 Punkte. Ja, nach den Schlangenwesen, glaube ich, ist das auch gar nicht mal so weit hergeholt. Nur ob ihr irgendwie besonders häufig Skills eingesetzt habt oder dergleichen. Das war nochmal was, wo ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher war, ob wir da nochmal was gemacht hatten. Also ich habe ja zwei, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich ja zwei Schlangenwesen erschossen. Deswegen, einen Luger. Vielleicht, genau, vielleicht hat sich da meine Schießfertigkeit verbessert. Weiß ich nicht. Ja, und das war auch, ja, und ich weiß auch noch, wir hatten auch ein Wesen, was irgendwie in einem Nahkampf mehr oder weniger, ihr solltet ja irgendwie vergiftet oder sonst irgendwas werden. Und dann gab es so einen Unfall mit einem Stuhl, das weiß ich auch noch, Unfall. Also so handgemengemäßig, da müssen wir nochmal helfen. Mit dem Schusswaffen, da kannst du dir gerne locker 3% aufschreiben, damit du die nochmal drauf kriegst. Na gut. Oben drauf. Stück. Weitere Sachen, die wir noch vergessen haben? Ich habe mir nur notiert Autofahren und auch Fernkampf, dass ich das steigere. Was bist denn du für ein Auto gefahren? Gar kein Auto. Ich glaube, das Boot haben gefahren. Wir haben wir für das Boot eingesetzt. Also ich finde, du solltest auf Schwimmen neue Punkte bekommen, weil eine ja stimmt, sehr weit geschwommen bist. Ich bin auch sehr weit geschwommen, das ist richtig. Stimmt, ja. Gut, dass du das sagst. Ah, ja. Wo dann irgendwas immer am Boden war, ich erinnere mich auch. Ja. Ja, schwimmen kannst du dir auch durchaus mal, also das hast, ja, das war auch nicht ganz unknapp. Da kannst du dir auch gerne nochmal 3% aufschreiben. Und Fahrzeug, ja, ich weiß nicht inwiefern, also ich glaube, das war jetzt keine kritische, was, nee, aber da kannst du ruhig auch gerne nochmal 2% draufschreiben. Wie sieht das bei ESA aus? Ja, das ist eine gute Frage jetzt. Hast viel getrunken? Ja. Ich habe viel Notizen zum Flaschenstand der Rumflasche. Ansonsten meine ich mich zu erinnern, dass ich an diesem Faustkampf mit diesem Wesen nicht ganz unbeteiligt war. Ja. Aber sonst, Ich würde in dem Moment jetzt mal, ich mache mir gerade noch mal ganz kurz den Charakterbogen dazu auf, da würde ich mal überlegen, du hast allerdings dafür einiges an Trefferpunkten auch kassiert, meine ich, ne? Ja. Ja, ich war ja kurz vor. Ja, ich würde eigentlich ganz gerne das dann auch dafür nutzen, durch deine Entbehrung und durch deinen Gesunden und durch die, ich würde dir tatsächlich dafür gerne 5 Konstitutionspunkte irgendwie geben, weil du am ausdauerndsten dich da reingeworfen hast und das auch überlebt hast und weil, ja. Und streng genommen, ich müsste überlegen, ob ich bei Paul Hummel dann auch durch den verloren gegangenen Finger irgendwie dann nochmal mit der Geschicklichkeit, aber ich glaube, das war, der war nicht so wichtig. Das war nur so ein Ersatzfinger. War das nicht der kleine Finger? Der ja, ist doch nicht so wichtig, oder? Ja, der halt mal so abfällt bei großem Schrecken. Da kann man doch drauf verzichten. Also als Bibliothekar bin ich in meinem Beruf dadurch nicht eingeschränkt. Ja. Okay. Ich kletter genauso schnell durch die Seite wie vorher. Okay, dann Isa, Konstitution, da würde ich dir eigentlich ganz gerne dann 5 draufgeben, einfach weil du da auch am ehesten dich in die Waagschale mitgeworfen hast, auch körperlich dann. Okay, genau, über Cthulhu-Mythos, das haben wir schon mal behandelt. Aber obendrauf möchte ich euch noch die Möglichkeit geben, und das sehe ich eigentlich bei Dr. Bernstein auch in dem Moment, die arbeitet ja nicht nur, die macht ja auch mal so, worauf sie so Bock hat. In der Zeit, die vergangen ist, seid ihr ja auch nicht nur gesundet und ihr, ich würde euch gerne ermöglichen, dass ihr euch in der Zwischenzeit dem Studium ein bisschen hingegeben habt in bestimmten Disziplinen. Wir reden ja von einem längeren Zeitraum und ihr habt ja auch schon krasse Sachen erlebt. Also könnt ihr euch jetzt eine Sache aus den Sachen, die ich jetzt vorlese, nochmal kurz auswählen. Eine Sache. Und die könnt ihr auch dann soweit erhöhen, die halt in der Zwischenzeit passiert sind, mit dem ihr euch einfach abgelenkt habt von all dem Schlimmen, was passiert ist. Das eine wäre, und ich wiederhole das gerne auch nochmal, also wenn, ist gar kein Problem. Ihr habt einerseits die Möglichkeit gehabt, Studium der äußeren Bibliothek, also der nicht ganz so dramatischen Bücher, also Allgemeinbildung und dergleichen, und dann würdet ihr plus 7% Bibliotheksnutzung bekommen. Oder ihr könntet sagen, ihr möchtet gerne ein Studium der inneren Bibliothek genutzt haben. Also schon die größeren Bücher, die man jetzt nicht so auf der Straße findet, die halt in der Janusgesellschaft stehen. Wohlgemerkt, die Bücher durftet ihr auch nicht entnehmen. Ihr wart ja auch in der Janusgesellschaft und nicht einfach so auf der Straße verkaufen. Plus 7 Okkultismus wäre da möglich. Das ist schon ordentlich. Dann könntet ihr natürlich aber auch, weil es da eine Fechtanlage gäbe und auch Leute, die ausgebildet sind, könntet ihr euch auch im Fechttraining versucht haben und dann plus 6% im Fechten nutzen können. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt alle Rapiere und Degen habt, aber die Anlage gibt's halt her. Ihr könnt natürlich auch euch im einfachen Boxen weiter versucht haben und hättet dann plus 10% im Nahkampf. Was auch möglich wäre, ein Schießtraining, plus 8% Fernkampf, Faustfeuerwaffe, wäre möglich, klar. Dann gab es auch zwischendurch immer mal wieder Debattierrunden. Und in diesen Debattierrunden, wenn ihr euch dem verschrieben habt, könnt ihr sagen, okay, ich hätte gern lieber 7% auf Überzeugen. Oder es gäbe das weitere Medizinstudium, wo ihr euch plus 10% Medizin aufschreiben könnt. Wenn euch das interessiert, wie gesagt, ihr könnt eine Sache wählen. Euer körperlicher Schaden ist soweit geheilt. Die geistige Stabilität ist aber, hat sich nicht bedeutsam gebessert. Da kann ich jetzt nicht davon sprechen, dass sich da irgendwie großartig was an Punkten verbessert hat. Ich fühle mich da gerade ein bisschen an den Anfang vom letzten Abenteuer zurückerinnert, denn auch da war es so, dass Paul Hummel sich ja in der Zeit zwischen den Abenteuern von einer Verletzung erholen musste. Also da beim ersten Mal wurde ich ja angeschossen von der NSDAP, unserem Feind. Und dieses Mal wurde mir mein kleiner Finger entfernt, also halte ich es auch jetzt wieder nicht für realistisch, dass ich mich dem Boxtraining oder dem Fechttraining gewidmet habe. Ich hatte kurz überlegt, weil ich ja in der Zeit auch meine Tante besucht habe und da auf dem Bauernhof gearbeitet habe, ob ich da vielleicht irgendwas so Richtung Pflanzen, Naturheilkunde bekommen hätte. Aber ich war ja nicht die ganze Zeit dort, von daher würde ich mich dann vielleicht, glaube ich, wirklich dafür entscheiden, dass ich dann in der Zeit, in der ich hier in der Janusgesellschaft war, dann doch so einen Debattierclub besucht habe. Weil Paul Hummel ist ja, er ist schon eher so ein schüchterner Typ, so, also nicht so der selbstbewussteste Mensch. Und es tut ihm vielleicht ganz gut, wenn er so ein bisschen besser wird bei Überzeugen. Ja, das würde ich nehmen. Okay, klar, das geht auch, debattieren geht auch ohne Finger. Na klar. Ja, genau. Also 7% kriege ich dann dazu, oder? Genau. Okay, dann nehme ich das. Ich muss auch sagen, ich finde das eigentlich ganz angenehm, wenn man auch für die Charaktere, dass sie sich halt Sachen aussuchen können, beziehungsweise dass sie darauf achten, was halt besonders gut geklappt hat im Abenteuer und das nicht irgendwie nach Erfahrungspunkten oder so dergleichen regeln. Ich finde das eigentlich schon ganz okay. Ihr solltet ja auch dann so eine Steigerung eine gewisse drin haben. Noch was? Habt ihr euch entschieden? Braucht ihr noch einen Moment? Oder seid ihr soweit fein? Ich sehe einen Daumen. Ich sehe einen Nicken. Ich sehe noch einen Daumen. Isa? Kannst du mal ganz kurz sagen, was es jetzt alles gab? Ja, es gab entweder Studium der äußeren Bibliothek, 7% Bibliotheksnutzung, oder die innere Bibliothek, 7% Okkultismus. Dann gab es das Fechttraining, 6%. Gab es Boxen, 10% Nahkampf, dann gab es Schießtraining, plus 8% Fernkampf, Faustfeuerwaffe, dann gab es Debattierrunden, dann kannst du dann immer schön mit Paul Hummel debattieren, überzeugen, plus 7%, und dann gibt es noch das Medizinstudium, plus 10% Medizin. Was nehmt ihr anderen denn? Also Medizinstudium macht in meinem Fall ja weniger Sinn, weil ich ja bei mir auch mit der Bibliotheksnutzung da habe ich, schon 80, also ja. Irgendwann reicht es auch. Ich würde tatsächlich das Fechten nehmen, weil mir das ja von Haus aus sozusagen eh schon als Hobby liegt. Und ich habe mich damit auch viel abgelenkt. Das war auch plus 7%, richtig? Da habe ich plus 6%. Plus 6, okay. Alles klar. Da habe ich ja eh schon ein bisschen was. Genau, ich habe mich für Fernkampf, also ich habe meinen Taschenrevolver herausgeholt und ein wenig Frust abgebaut, indem ich auf Tontauben geschossen habe. Hm. Aber auch nach der Katastrophe beim letzten Mal mit dem Revolver ist es gar nicht so schlecht. Man muss da gegen das Trauma arbeiten. Es sind sehr viele Traumata, mit denen ich hier rausgekommen bin. Genau, aber das das waren 8% für Fernkampf. Habe ich genommen. Ich musste mal in the background mal den Stuhl austauschen. Der knarzt so viel, das geht nicht. Das ist nachher sonst in der Aufnahme. Pfui. Was hat denn unsere Doktorin so aus Interesse? Hattest du auch was, womit sie sich beschäftigt hat in der Zwischenzeit? Ja, und zwar nach diesen ganzen Berichten und Geschichten über die Schlangenwesen habe ich gedacht, ich werde mich mal dem Okkultismus widmen und mich da ein bisschen mehr einbelesen und habe dann +7 Okkultismus genommen. Okay. Und dort bewanderter zu sein und auch meinen Patienten besser helfen zu können, wenn ich sie verstehen kann, was sie da durchgemacht haben. Okay. Gut. Dann könnt ihr euch das soweit notieren. Und das ist so das, was in der Zwischenzeit, womit ihr euch dann ein bisschen ablenken konntet, damit ihr, wie gesagt, auch ein bisschen in den Werten steigert. Und falls euch im Nachhinein natürlich noch was einfällt, oh, da war doch was irgendwie und wie gehen wir damit um, kein Problem, sprechen wir gerne drüber. Ja, das ist in der Zwischenzeit passiert und ihr konntet euch in der Zwischenzeit alle gerne, nachdem jetzt keiner kam und euch was serviert hat, könnt ihr euch natürlich auch alle die Speise eurer Wahl jetzt vor euch stellen und essen. Inzwischen ist Herr Hastings, aber auch im Großen und Ganzen quasi fertig mit seinem Hähnchen. Putzt sich ab an einer Serviette. Gießt sich noch ein bisschen Wasser ein. Nach wie vor unvermittelt. Ab und an kommt mal jemand rein, geht durch. Irgendwas wird transportiert. Leute tuscheln miteinander so ein bisschen in einem gedeckelten Ton. Ja, und Herr Hastings, nachdem er seine Fingerchen abgeputzt hat, sorgsam, zieht er sich nochmal das Dossier heran, was bei ihm liegt, überfliegt es nochmal kurz mit seinen Augen und setzt dann zum Gespräch in dem Moment an. Wartet aber natürlich, bis alle auch am Platz sitzen und so, das macht er schon. Und meint, ich hatte euch alle ja einberufen für ein gewisses Abschlussgespräch von diesem Vorfall in Helgoland, auf Helgoland. Ja, und ich hatte auch die Berichte soweit, die sie uns über die Insel und die obskuren, okkulten Vorfälle dort hatte ich durchgearbeitet. Und inzwischen ist einiges passiert. Und ich hoffe, wie Sie ja sicher bemerkt haben, hatten wir für Ihre Versorgung zusätzlich Frau Dr. Bernstein mit beordert, Ihnen auf Ihrer Reise zur Genesung die notwendige Unterstützung mit auf den Weg zu geben. Er nimmt kurz ein Sippi-Sippi von seinem Getränk und dann sitzt er wieder an. Das, was auf dieser Insel vorgefallen ist, möchte ich noch einmal betonen. Ich möchte Ihnen alle für ihre aufopfernde Art, für Ihre Arbeit noch einmal danken. Und zwar überhaupt nicht bewusst, was in welchem Maße dort auf dieser Insel vorging. Nun, ich meine, dass wir eine Janubitin auf dem Weg vielleicht nicht, dass sich mal nicht sofort gemeldet wird. Das ist ja in unserem Metier für eine gewisse Art und Weise auch normal. Und natürlich weiß man auch, dass man sich einer gewissen Gefahr mit auseinander begibt. Aber das Ausmaß, was sie dort vorgefunden haben und dem sie entkommen sind, war Doch jenseits von dem, was eine Janusgesellschaft in Hamburg oder vielleicht auch in ganz Deutschland bisher so wahrgenommen hat. Deswegen noch einmal vielen Dank für Ihre weitreichende Hilfe an allesamt. Und dort haben Sie nicht nur der Janusgesellschaft, sondern auch wohl unserem Land treue Dienste geleistet. So wie er das auch gesprochen hat, scheint das so auch so, also macht das nicht irgendwie mit so einem, er meint das so schon so, wie er das gesagt hat, offensichtlich auch ernst und auch mit vollem Bewusstsein, was er soweit durchgemacht hat. Und macht erstmal eine kurze Pause, um zu gucken, ob ihr irgendwas erwidern möchtet. Herr Dr. Hastings, ich wollte mich noch erkunden, wie es mit der, Rettung oder Evakuierung der noch verbleibenden Frauen auf Helgoland vorangeht. Ah, ja. Nun, die Kurzfassung davon, nichts, was Sie aus meinem Munde hören werden, werden Sie auch in den Gazetten lesen können. In den Gazetten wird davon gesprochen, dass eine seltsame Epidemie dort Helgoländer übel mitgenommen hätte und nicht viele dementsprechend flüchten konnten von der Insel, ohne einen Erreger mit von sich gezogen zu haben. Und diese Insel ist inzwischen gesperrt in den offiziellen Gazetten und Schlagzeilen. Inoffiziell und eigentlich ist es so, dass mithilfe einiger Orden, Kirchen, die Frauen evakuiert wurden und über die Kirche in, in Behandlung gegeben wurden, fernab von allem Trubel, in Deutschland verteilt. Und nun, Sie können sich sicher vorstellen, dass der Vorgang nicht unbedingt mit Worten zu führen war. Deswegen mussten wir es gab ein Großaufgebot und durch das Großaufgebot waren wir auch in der Lage, in die Anlage einzudringen und die Frauen dort herauszuretten. Im Folgenden wurde uns aber bewusst, dass diese Anlage unter der Insel ja anscheinend mit der Insel verwoben war, allerdings nicht im eigentlichen Sinne. Es ist etwas schwer zu erklären. Sie haben ja auch selber in dem Bericht geschrieben, sie mussten durch ein Portal sich dementsprechend auch ausbefreien. Wir denken, dass es sich um eine interdimensionale Tasche handeln müsste, die eröffnet wurde unter dieser Insel. Nun ja, und wir haben keinen Sinn darin gesehen, noch weitere dieser Schlangenwesen, dass diese noch weitere Strukturen aufbauen und vielleicht ansonsten noch weitere Doppelgänger erschaffen. Deswegen mussten wir kurzerhand diese Insel auch bombardieren lassen. Dort werden sie wahrscheinlich nichts mehr fortfinden und deswegen wird auch vermutlich diese Insel längere Zeit nicht mehr zur Verfügung stehen. Sie haben Helgoland gesprengt, habe ich das richtig verstanden? Es wurden gewisse Bomber losgeschickt, eine gewisse Anzahl an Bombern, nachdem wir natürlich evakuiert hatten, was zu evakuieren war. Und wir haben unter anderem mit Teilen des Militärs und auch Freikorplern haben wir dafür gesorgt, dass diese Verbindung zu dieser Dimensionstasche nicht mehr aufgebaut werden kann in Zukunft. Und dieses Bombardieren, das hat die Presse, sag ich mal, akzeptiert, da als Erklärung dafür, dass dort eine Krankheit ausgebrochen ist? Ein hochansteckender Erreger. Ein hochansteckender Erreger, der sich in dem Moment, nachdem natürlich evakuiert wurde, und dafür gab es ja auch Zeugen für die Evakuierung dann auf dem Festland, die dann auch mit reinigendem Feuer über die Insel, das Ganze finalisiert wurde. Die Presse, falls sie natürlich andere Dinge noch streuen sollten an Informationen oder Spekulationen, was passiert sein sollte. Nun, wir haben glücklicherweise genug Menschen in unterschiedlichen Positionen, die auch die Gazetten beruhigen könnte. Genau. Und bei den geretteten Frauen, können Sie sich da sicher sein, dass sich unter denen nicht auch weitere Doppelgänger befinden? Das ist eine hervorragende Frage. Ich mag, wie Sie denken, Herr Hummel. Nun, aufgrund Ihres Falles wussten wir schon ziemlich genau, worauf wir achten mussten, um ausschließen zu können, dass weitere Schlangenobjekte, Subjekte sich weiter verteilen konnten auf dem Festland. Deswegen wussten wir ziemlich genau, wie wir diese Wesen, oder nein, die Frauen testen mussten, um sicherzustellen, dass dem nicht so ist. Ja. Wir sind uns ziemlich sicher, dass wir uns sicher sein können. Ja, das ist doch beruhigend zu hören. Das sagen Sie. Ich möchte Sie nicht beunruhigen, aber eine Dimensionstasche unter einer Insel ist durchaus beunruhigend. In gewisser Weise. Wir gehen derzeit unter Untersuchung nach, die vorsorgliche Untersuchung, die dafür sorgen sollen, dass wir es nicht zukünftig mit einer weiteren solchen, einem weiteren solchen Landungspunkt dieser Wesen in unseren Ländern haben. Denn wir sind uns nicht zu 100% im Klaren, warum gerade Helgoland. Wir wissen nicht genau, was diese Wesen eigentlich wollen, warum sie uns so feindlich gestimmt sind oder warum sie versuchen, Doppelgänger einzuschleusen. Wir wissen es nicht komplett, aber wie gesagt, wir konnten uns auch nicht dauerhaft dieser Gefahr aussetzen und mussten deswegen drastische Maßnahmen gegenüber Helgoland einleiten. Vielleicht ist die Insel ja wieder in 50 Jahren bewohnbar. Dass diese Tasche jetzt zerstört ist, dessen kann man sich sicher sein. Nun, der Zugang. Einerseits konnten sie ja den Zugang, sie sagten, die dieses Portal, es wäre beschädigt worden. Und außerdem auch die anderen Zugänge, von denen sie berichtet hatten, über die verschiedenen Zugänge der Insel. Sie verstehen unsere radikalen Schritte. Wir mussten sehr sauber und großflächig diese Insel dispositionieren, damit wir auch sicherstellen konnten, dass keine weiteren Zugänge mehr in die eine oder andere Richtung möglich sind. Gut, aber das dazu. Ich wollte Sie nur gerne informieren, was eigentlich durch Ihren Verdienst eingetreten ist. Sie haben eine wichtige Landungsstelle dieser extraterrestrischen Wesen. Sie haben einen womöglichen Angriff abgewehrt, eine Unterwanderung abgewehrt. Sie haben Menschen gerettet und alle, die nicht mehr gerettet werden konnten, sind überhaupt nicht in Ihrem Verantwortungsbereich. Das konnten sie nicht verhindern, dass die Männer auf der Insel, wie sie sagten, mit diesen Hautanzügen in dieser Lagerhalle. Nun, und bevor ich das vergesse, Frau Petit, wir können nicht genau sagen, warum Ihr Hund so aussieht, wie er aussieht. Wir haben ihm trotzdem Tests unterzogen und denken nicht, wir sind uns sicher, dass wir dort nicht auch noch ein Schlangenwesen haben. Was wir vielmehr denken, nach Ihren Berichten auch, ist, dass diese Wesen, wie sie auch mit Ihnen dreien Untersuchungen oder Verschmelzungen durchgeführt haben, des Geistes, so wurde anscheinend auch an Ihrem Hund und auch an einer gefangenen Kreatur, die Sie beschrieben haben, gewisse Veränderungen vorgenommen oder eine Art Symbiose. Ihr Hund, so wie Sie ihn beschrieben haben, vom Wesen, ist da anscheinend noch drin. Allerdings ist nicht nur das so drin. Und der guckt so ein bisschen an die Seite, ob er Mancherie sieht. Hechelt neben mir am Boden herum. Sie können sich also sicher sein, dieser Hund, wenn vorher dieser Hund sie nicht gebissen hat, dann wird er auch nach wie vor sie nicht beißen. was natürlich jetzt in seinem Zustand, in seinem Wesen natürlich besonders bedrohlich sein könnte. Ich füttere Mancherie noch eins von diesen Fruchtbonbons, die ich mitgenommen habe. Würde Mancherie von meinem Hähnchen so einen kleinen Knochen anbieten? Ich glaube, Mancherie ist gerade alles, ne? was mir ein bisschen Sorge macht, ich weiß nicht warum, aber es erinnert mich an ein Wesen, dem wir begegnet sind auf Helgoland. Gewiss. Und mit dem wir doch sehr skurrile Erfahrungen gemacht haben. Es hat sich mit Bildern mit uns kommuniziert und uns mit Szenen konfrontiert, die mit unseren Ängsten zu tun hatten. Und jetzt frage ich mich natürlich, ob Mancherie ähnliche Fähigkeiten erworben hat durch diese Symbiose. Die Untersuchungen. Ich weiß nicht, ob die Experimente, genau. Die Untersuchungen sind noch nicht vollends abgeschlossen, denn wie Sie sicher wissen, ist es sehr schwierig, psionische oder Gedankenströme zu messen außerhalb, auch schon schwierig direkt über ihren Körper, über ihrem Kopf, aber natürlich dann noch schwieriger, um festzustellen, ob eine Verbindung zu anderen aufgenommen werden könnte. Das konnte nicht abschließend geklärt werden. Wir haben aber keinen weiteren Fall oder Anhaltspunkt, dass dies noch einmal geschah in der Zwischenzeit. Sie haben sich auch nicht gemeldet und auch Frau Dr. Bernstein konnte bisher auch nach Hinweis, ob der Möglichkeit bisher sowas nicht feststellen. Man muss ja auch dazu sagen, das Bisteck-Ding ist ja das, wovon du redest, Luisa. Es war ja schon, es war zwar merkwürdig und ist uns immer in seltsamen Situationen begegnet, aber gleichzeitig schien es uns ja auch immer helfen zu wollen. Also ich glaube, von ihm geht keinerlei Gefahr aus, auch wenn es ein seltsames Wesen ist. Ich verstehe das, aber ich kann so im Nachhinein, weiß ich einfach nicht mehr, was Realität war und was doch noch Traum. Deswegen macht mir das natürlich ein wenig Angst. Aber bisher wirkt Mancheria doch sehr friedlich. Also ich streichle es über den Kopf. Es ist das borstige, schwarze Fell nach wie vor. Und durch diese Symbiose auch, die irgendwie geschehen ist, also das Bisteck-Ding hat sich ja irgendwie flatschend rollend irgendwie vorbewegt. Und diese Mischung aus den beiden, die ja nicht nur im Kopf passiert ist, sondern anscheinend also ja auch auf den Körper irgendwie bezogen ist, es kann sich auch durch groteske Pfoten fortbewegen, aber es kann sich mehr oder weniger dann ausruhen. Es hat best of both worlds. Es kann einfach alles. Dieses hier. Herr Hastings tippt auf sein Demonstrativ, auf das Dossier, meint Frau Dr. Bernstein. Auch Ihnen nochmal danke, dass Sie unsere Janobiten in der Zeit begleitet haben und vielen Dank für Ihren Abschlussbericht, der uns hier in dem Moment sehr weiterhilft an dieser Situation. Denn natürlich ist uns sehr daran gelegen, dass unseren Janobiten, wenn sie ihr Leben in die Werkschale werfen, dass ihnen auch an nichts fehlt und dass sie auch die Nachsorge bekommen, die sie brauchen. Und deswegen war es sehr gut, sie an der Hand zu haben, die auch abschließende Gespräche führen konnte und auch Hilfe angeboten hat, wo sie denn notwendig ist. Da nochmal vielen Dank. Und Ja, vielen Dank für die Blumen, Dr. Hastings. Das habe ich natürlich sehr gerne gemacht. Natürlich liegt auch mir das Wohl unserer Janobiten sehr am Herzen. Ja. Und ich bin natürlich immer bereit, um da für das seelische Wohl zu sorgen. Ja, das, dafür haben wir sie auch sehr gerne in der Janos-Gesellschaft. Und dabei soll es auch noch nicht mal die Arbeit, wir hatten ja schon noch gesprochen und haben ja auch nach eingehender Beratung noch ein bisschen etwas vor mit unseren drei Anubieten. Denn ich habe uns heute hier nicht an diesen Tisch gesetzt, damit wir nur uns gegenseitig beim Essen zuschauen, wie sie sich vielleicht gedacht haben. Ich hätte nach anschließender Beratung mit Frau Dr. Bernstein hätte ich Interesse daran, Ihnen ein neuartiges Angebot zu machen. Denn wir möchten, die Janus-Gesellschaft möchte nicht, dass Sie sich sofort wieder einer eventuellen gefährlichen Situation aussetzen, sondern wir würden Ihnen gerne die Möglichkeit geben, die neuartige Form eines Urlaubes zu gewähren. Zusätzlich mit Frau Dr. Bernstein, wie sie in diesem Urlaub ihnen weiter zur Seite steht, dass sie 3 Tage lang einen sogenannten Urlaub beziehen können. Das klingt sehr neumodisch. Ich bin da absolut für. Ich bin bereit, mich diesem Experiment zu stellen. Ich möchte das noch mal kurz für Sie erklären. Ein Urlaub ist eine Zeit, in der Sie trotzdem, ich weiß, es ist eine neuere, etwas wirklich relativ Neues hier in Deutschland, dass Sie 3 Tage lang trotzdem bezahlt bekommen, sich aber selbst der Muße hingeben können. Sie haben eine Möglichkeit, wir hatten etwas vorbereitet, wo Sie einen sogenannten Urlaub vollziehen können und haben in der Zeit freie Verfügung über Ihre Zeit. Die Janus-Gesellschaft kommt für die Kosten auf, für die Reise, für die Kosten der Hütte. Und Sie hätten natürlich weiterhin die Möglichkeit, würden alle Vorzüge der Janus-Gesellschaft trotzdem bekommen. Und ja, wir haben uns auch bei der Wahl Ihres Ortes des Urlaubes natürlich davon inspirieren lassen, dass Sie vermutlich sehr weit weg von jeglichem Wasser Ihre Gedanken schweifen lassen würden. Das haben Sie richtig erkannt. Ja, es klingt sehr interessant. Wo würdest du uns denn hin verschlagen? Und was würden wir dort tun? Einfach nur entspannen oder? Nun, was Sie mit dieser freien Zeit natürlich anstellen, obliegt komplett Ihnen. Wir hatten angedacht, dass wir Ihnen eine Hütte zur Verfügung stellen, die im Harz steht, am sogenannten Brockengebirge. Und dass Sie mit dem Zug, mit Ihrem Gepäck und der sogenannten Brockenbahn auf halber Strecke eine Hütte ansteuern. Die ist fernab, sie ist trotzdem gut zu erreichen. Das heißt, Sie hätten circa einen Wanderweg von vielleicht 20 Minuten, eine halbe Stunde vielleicht von der Station entfernt und könnten sich dort ausruhen, wenn es Ihnen danach steht, Bücher zu lesen, sehr fein. Wenn Sie sagen, Sie möchten gerne auf Wanderschaft gehen, auch absolut. Wenn Sie sagen, Sie möchten einfach 3 Tage lang in Ihrem Zimmer liegen, wie es Ihnen beliebt. Und ich kann nicht mit meinem Auto dorthin fahren? Ich bin eine hervorragende Fahrerin. Natürlich, natürlich. Sie können auch mit Ihrem Auto dorthin fahren. Also da gäbe es gar keine Einschränkung. Wenn Sie das möchten, natürlich, dann sehen wir da gar kein Problem dabei. Nein. Hervorragend. Ja, also wie Sie vielleicht wissen, Herr Dr. Hastings, kommt meine Familie mütterlicherseits aus Torfhaus im Harz, was sich direkt neben dem Brocken befindet. Das heißt, diese Region ist mir sehr gut bekannt. Mhm. Das heißt, es ist jetzt keine neue Ecke für mich. Und ich war ja auch letztens erst dort, aber es ist eine sehr schöne Gegend. Und jeder, der noch nicht dort war, dem kann ich das nur empfehlen, sich diese wunderschöne Region einmal anzuschauen. Mhm. Also ich habe nichts dagegen. Natürlich haben Sie da zusätzlich den Vorteil, dass Sie auch noch Verwandtschaft haben, die Sie auch bei Belieben natürlich auch besuchen können und auch die Zeit nutzen können. Der eingeplante Urlaub betrifft 3 Tage Anreise relativ früh. Sie werden von der Reisezeit wird es ein paar Stunden mit auf sich ziehen von Hamburg aus mit der Bahn. Mit dem Auto sind Sie vielleicht etwas langsamer. aber so, dass sie so wie wir das eingeplant hätten, um die Mittagszeit herum dann an der Hütte sein könnten, dann die Tage soweit genießen können. Die Abreise wäre am dritten Tag, spät auch erst. Sie können aber bei Bedarf natürlich auch noch geringfügig verlängern. Das wäre in Ordnung. Frau Dr. Bernstein kennt auch den Weg von der Station herüber zu dem Haus. Das wäre soweit auch gar kein Problem. Da müssten Sie gar nicht lange suchen. Naja, vielleicht könnte man es ja so legen, dass sich an die drei Tage direkt ein Wochenende anschließt. Dann hätte man noch etwas mehr Zeit. Denn erfahrungsgemäß kann ich sagen, der Harz ist so schön, dass man dort gerne ein paar Tage mehr verbringen möchte. Eventuell könnte man das ja so legen. Ach gewiss, gewiss. Wenn Sie Ihre Terminkalender übereinander legen, wäre das mir sehr zugegen. Ich bin sehr dafür, einen fünftägigen Urlaub zu machen. Diese neumodische Form muss ja erprobt werden. Und ich denke, 5 Tage sind da. Ein Minimum. Ja, und falls die Hütte nicht so lange zur Verfügung stehen sollte, können wir natürlich auch jederzeit bei meiner Tante auf dem Hof, den meine Großeltern errichtet haben, unterkommen. Da gibt es immer freie Zimmer für mich und meine Bekannten. Gewiss, gewiss. Da sagt auch niemand etwas dagegen. Wie gesagt, das Ganze soll Ihnen helfen, auf dem Weg wieder für die Janusgesellschaft arbeiten zu können. Weitere Gespräche mit Frau Dr. Bernstein stehen natürlich offen. Wir haben vollstes Vertrauen in die Behandlungsmethoden der Doktorin. Ja, und gerne natürlich, wenn Sie möchten, können Sie in dem Moment aus der Bibliothek sich etwas ausleihen, was Sie allerdings natürlich nach dem Urlaub auch wieder zurückbringen möchten. Wir sahen jetzt nicht unbedingt den Anspruch, dass Sie wieder ein Artefakt mitnehmen wollen würden. Deswegen, wenn Sie etwas zur weiteren Untersuchung gerne mitnehmen würden, in die Bibliothek steht Ihnen dort auch dann einmal für die Dauer zur Verfügung. Dass sie etwas mitnehmen. Für die Fahrt mit der Eisenbahn in den Harz ist es ja gut, etwas zu lesen dabei zu haben, würde ich sagen. So prinzipiell klingen ein paar Tage Ruhe vor dem Großstadtlärm natürlich sehr verlockend. Und bezahlt klingt natürlich noch besser. Haben Sie Bücher über die Pilzzucht? In der Bibliothek. Bücher über die Pilzzucht. Also ich würde sowas theoretisch erstmal in der äußeren Bibliothek einschätzen. Ich würde vermuten, ja, ich würde vermuten, gewiss. Und natürlich auch für die Reise in den Harz sehe ich da durchaus eine Verbindung. Ja, ja. Bedienen Sie sich gerne, wenn Sie dort ein Buch finden, über das Sie gerne noch ein paar Tage lesen würden, bedienen Sie sich gerne. Wunderbar. Ich werde mich dann ebenfalls dort umsehen nach diversen Büchern. Ich möchte auch in die Bibliothek gehen, aber nur so pro forma, ich habe gar nicht vorzulesen. Und möchte mir irgendein Buch mitnehmen. Ich wüsste nur gerne welches. Das musst du dir jetzt ausdenken. Frau Dr. Bernstein, glaube ich, wollte gerade irgendwas noch einwerfen. Ja, ich würde auch in die Bibliothek gehen und mir ein Buch über die schönsten Wanderwege im Harz und um den Brocken heraussuchen. Denn die körperliche Bewegung wird der geistigen Gesundheit sicherlich gut tun. Und ich werde dann mit den Leutchen dann zusammen ein paar schöne Wanderausflüge machen in die Natur. Und wir sollen uns ja nicht verlaufen. Da brauche ich dann auf jeden Fall gute Karten, gute Wanderwege. Wäre es denn erlaubt, dass man sich ein Buch aus der inneren Bibliothek auch mitnimmt? Also ein Buch, was eher okkulte Themen behandelt? Ich sag mal so, das wäre, ich habe hier eine Liste an Büchern. Und da kommt es natürlich so ein bisschen drauf an, was jetzt der Zufallsgenerator sagt, was ich dir da jetzt zur Verfügung stellen würde. Genau, also gib mir mal zufällig irgendwas, was für mich interessant sein könnte. Weil, Paul Hummel ist ja eine Leseratte und er möchte gerne ein Buch mitnehmen. Also ich nehme mal diesen Finger und wandere mal auf den Seiten herum und gucke mal, du sagst dann einfach Stopp und dann gucken wir mal, was da, also es geht auch nicht von oben ist das Uninteressanteste und das Letzte ist das Interessanteste, das nicht. Also sag einfach mal Stopp und dann kann ich mal gucken, ob das okay ist, dass du das. Okay. Stopp. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz. Das Necronomicon. Nee. Ganz so schlimm ist es nicht. Es gab hier so ein. Ach ja, ach, das ist eigentlich, das wirkt gar nicht so. Das ist okay. Das ist, glaube ich, das ist nicht so abgespaced. Du kriegst ein englisches Buch vom Autor Edward Derby. Es ist erschienen 1919. Es ist, ja, also du bräuchtest, um das zu studieren, wohl nicht ewig lange Zeit. Wo könntest du das vielleicht, schätzt du so, vielleicht so in der Zeit durchgucken. Jetzt hätte ich natürlich Bibliotheksnutzung für dich nochmal. Naja, gut, habe ich vergessen. Soll ich würfeln, oder? Naja, jetzt ist auch ein bisschen zu spät. Und für aber ich habe Bibliotheksnutzung auf 80. Ja. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich es schaffe, ist jetzt nicht so klein. Also das Buch heißt Azathoth and Others. Azathoth and Others. Hat schon einen super Namen. Das klingt ja vielversprechend. Ja, ist aber, wenn ich das so sehe, ja, sage ich nichts zu. Das ist die perfekte Lektüre für eine Eisenbahnfahrt in den Harz. Ja. Dann, was hatten wir denn noch? Wir hatten noch, Luisa, du wolltest du wolltest einfach nur in die Bibliothek gucken und sagen, oh, Bücher. Nein, ich wollte ein random Buch und du solltest dir aussuchen, welches. Äußere Bibliothek? Genau, die ganz normale. Äußere Bibliothek. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Du gehst durch die Bibliothek und denkst dir, ach, naja, was für die Reise und so weiter, vielleicht irgendwas Interessantes irgendwie mal suchen, was ganz nett wäre, und du findest ein Buch über alte Volkssagen. Und wo aufgeschrieben wird, über Volkssagen in Deutschland. Dann hatten wir ein Buch über Pilze. So, ein Buch über Pilze, ja, findest du da auch. Kannst du auch ein Buch über übliche Pilz, also Pilzidentifikation vor allen Dingen, dass du wüsstest, mithilfe des Buches, welche Pilze du wie, wo, wann irgendwie finden würdest. Und das auch dann natürlich auf die Region einordnen könntest, wenn du sagst, ach, im Harz will ich irgendwie den knolligen Peter finden, dann geht das damit viel einfacher. Was der an Pilznamen ist, du kannst dir einfach so richtig blöden Kram ausdenken. Und vermutlich gibt es einen Pilz, der so heißt, weil die alle super weirde Namen haben. So der stinkmorchelige Schleimknödel oder so. Das ist ähnlich wie bei den Vogelnamen, die wir uns ausgedacht haben. Ja, stimmt. Frau Dr. Bernstein wollte auch was haben. Ja, genau. Ich wollte die Wanderwege im Harz, die schönsten Wanderwege um den Brocken, auf dem Brocken, überall da. Ja, das kannst du dir auch soweit aufschreiben. Da wirst du auch. Das ist etwas, was in so einer Abteilung von Geografie steht. Also da wirst du auch gleich drauf hingewiesen. Das steht da und da. Das ist jetzt auch nichts Besonderes. Das ist halt ein Buch über Wanderwege und über die Topografie und dergleichen. Ja. fürs Umland. Mit Karten so drin. Ja, so. Genau. Also nichts wirklich Wildes in dem Moment. Aber es ist schön, das vielleicht in einem Buch mit Karten irgendwie zusammen zu haben. Genau. Wird euch soweit ausgeliehen. Genau, Herr Hastings hat ihr euch ja soweit gebrieft und lässt euch auch... Ja, bitte? Wann könnte es denn losgehen, Herr Hastings? Haben Sie da schon einen Termin im Auge? Das überlasse ich ganz Ihnen. Entschuldigung, ich muss meine Dr. Hastings-Stimme ja wieder anwenden. Das überlasse ich natürlich ganz Ihnen, wann Sie sich aufmachen wollen, denn es geht um Ihre Gesundheit. Und da es um Ihre Gesundheit geht, können Sie zusammen mit der Doktorin auch am besten einschätzen, wann dieser Zeitpunkt für Sie alle gekommen ist, um quasi einen Abschluss Ihrer Behandlung vielleicht auch zu finden, mit diesem Urlaub. Während er das sagt, zücke ich mal aus meiner Jacketttasche meinen kleinen Taschenkalender. Genau, ich zücke die Luga. Nein. und blättere mal kurz darin herum. Es ist ja so, dass mir im Moment Wochen, Tage etc. manchmal ein bisschen entgleiten und ich mir nicht ganz sicher bin, welchen Tag wir haben. Und ich vergewissere mich mal gerade, welchen Wochentag wir denn haben und den wievielten. Also du hast das von der Zeit her, dass dir jetzt irgendwie noch große Brocken fehlen, wenn du dich versicherst, die Zeit, die du jetzt im Gefühl auch hast und die der Kalender sagt, das passt auch soweit. Wohl hat das mit der Zeit so ein bisschen echt damit zu tun mit den traumatischen Erlebnissen, aber zumindest was die Zeit angeht, hast du da keine anderen Lücken oder dergleichen und es ist auf jeden Fall im Winter. Aber welcher Wochentag ist denn gerade? Ach so, ja, es ist Donnerstag. Okay, dann würde ich vorschlagen, vielleicht nächste Woche Mittwoch abzureisen, weil wir dann ja noch das Wochenende, wenn ihr möchtet, dranhängen könnten. Weil dann hätten wir die 3 Tage, Mittwoch bis Freitag und noch das Wochenende. Das wäre mein Vorschlag. Ja, und dann noch schön ein paar Feiertage hinten dran nochmal. Ja, ja. Ja, wenn noch Weihnachten ist, ich meine. Brückentage. Das ist der allererste Urlaub, ne? Urlaub ist frisch erfunden und dieser schon, muss ich strategisch Urlaub nehmen. Ja, ja. Brückentage, damit die Kollegen, ja. Komm aus dem Harz und ich weiß, dass es sehr, oder beziehungsweise meine Familie kommt aus dem Harz, ich weiß, dass es da sehr schön ist. Und vielleicht kann ich ja noch mal kurz bei meiner Tante vorbeischauen. Von daher finde ich, 3 Tage alleine eigentlich ein bisschen knapp. Deswegen wäre das so mein Vorschlag. Aber das müssen wir natürlich zusammen entscheiden, nur als Angebot. Das können wir sehr gerne so machen. Dann habe ich noch Zeit, vorher ein paar passende Kleidungsstücke einzukaufen. Und neue Klamotten für Mon Cherie. Und dann wäre ich absolut dabei. Jetzt, ich bin echt gespannt, was du für Klamotten für Mon Cherie dann... Ob ja. So eine schöne, so mit diesen 10 bewährten, glubschigen Gesichtern so eine schöne rote Schleife noch dazu bekommt oder sowas. Es ist Winter, ich brauche irgendwas Plüschiges. Ne? Die muss ja schön warm eingepackt werden. Mhm. Ich habe gehört, irgendwas mit Wanderwegen und es könnte sehr kalt werden. Beim Brocken wird es immer kalt. Da würde ich auf jeden Fall so ein Mäntelchen für den Hund mitnehmen. Absolut. Und für mich auch. Und wer weiß, vielleicht gehen wir in eine etwas größere Stadt im Harz und werden dort vielleicht das Nachtleben noch erkunden. Wir wissen ja nicht, was uns in diesem ersten Urlaub so erwartet. Das klingt so geheimnisvoll. Ja, ich bin auf alles vorbereitet. Ja, ich gucke währenddessen auch auf meinen kleinen Taschenkalender und sehe, dass ich dort keine Vorlesung halten muss. Wie praktisch. Ja, was für ein Zufall. Wie Urlaub. Ich hole auch so meinen Kalender raus und schaue so drauf und sage, ja, das passt perfekt, wunderbar. Ich finde auch die Idee mit den 5 Tagen fantastisch. Da haben wir viel mehr Zeit, um uns um ihre Psyche zu kümmern. Und das ist, ja, also hätte nicht besser sein können. Und sie trägt sich das schon gleich ganz hastig ein. Wunderbar. Und nicht vergessen, Wanderkleidung mitbringen. Ja, schön dick anziehen. Nicht, dass sich noch jemand eine Blasenentzündung holt. Das wollen wir ja nicht. Weil dafür bin ich nicht ausgebildet. Schön. Ihr habt auch gleich eine liebe Mutti, die auf euch aufpasst, dass ihr euch auch immer das Gesicht wascht und die Ohren säubert. Ja, das ist ja ein toller Plan. Ich freue mich schon sehr. Und kann euch dann da ein bisschen, ja, auch die Gegenden zeigen, in denen ich einen Großteil meiner Kindheit verbracht habe. Ganz wunderbar. Freue mich, ein bisschen aus der Stadt rauszukommen. Und vor allem weit weg von Wasser zu sein, zur Abwechslung. Ja, also Wasser, es gibt dort natürlich den einen oder anderen See oder Fluss, aber jetzt nichts wie auf Helgoland. Das sollte kein Problem sein. Ja. Ich glaube, Helgoland wird für immer die große Ausnahmesituation in unser aller Leben bleiben. Hoffentlich die einzige Ausnahmesituation. Das glaube ich auch. Gut. Diese Szene würde ich erstmal, außer ihr wollt irgendwas Besonderes noch machen, als abgeschlossen sehen. Dann ist es so, also Herr Dr. Hastings versichert auch nochmal Frau Dr. Bernstein, alles, was irgendwie an Materialien benötigt wird, was ihr mitnehmen möchtet, steht euch frei. Ihr könnt natürlich euch auch die Klamotten dann dementsprechend aussuchen, die ihr braucht für die Gefilde. Ihr könnt ruhig, also das, was ihr mitnehmt, so in einem Reisekoffer, was so typischerweise, ne, was man so im Urlaub mitnimmt. Ich weiß, für euch in-game ist es ein neues Konzept, aber ihr, ne, also ihr wisstet, was man so im Urlaub mitnimmt. Wechselklamotten, Wanderstab, euer Pilzbuch, dies, das. So. Das typische, wenn irgendwas, oder gibt's irgendwas Außergewöhnliches, was ihr gerne in so eine Urlaubssituation in den Harz mitnehmen würdet, worüber wir vorher noch sprechen müssten? Ich würde gerne ein Taschengrammophon mitnehmen. Ein Taschengrammophon? Für die musikalische Untermalung auf dieser Hütte. Aha. Woher weißt du denn, dass es ein Taschengrammophon gibt? Das weiß ich nicht. Aber es heißt wirklich so. Das habe ich einfach gesagt. Oder Koffer, ich habe das tatsächlich mal, es gibt sowas schon. Das gibt's nicht sonderlich lange, aber so portabel, ja, gibt es sowas schon. Also irgendwas, was ich so kurbeln muss, ne? Oder dann. Ein Koffer, oder? Wie hieß denn das nochmal? Koffer oder nicht Koffer? Ja, ich google das jetzt. Ich muss Koffergrammophon. Ja, es gibt's, das ist halt so ein. Sowas zum Aufklappen, genau. Und das muss dann auch gedreht werden, beziehungsweise muss dann auch, kann so länger vorgedreht werden, damit man dann auch dementsprechend das benutzen kann. Und dann bräuchtest du natürlich auch coole LPs. Ja. Oder so. Nehmen hier die besten Scheiben, nehme ich dann mit. Okay, dann schreib dir das mal auf. Ist in Ordnung. Also da bin ich, wenn du das mit zur Unterhaltung und zur Erholung gerne hättest, ist das auch okay. Mhm. Ich würde noch ein Kartenspiel mitbringen, dass wenn man dann abends in der Hütte sitzt, dann auch noch ein bisschen Spielspaß und Spannung bei Musik dann hat. Okay, ja, klar, kein Ding. Überlegt ihr noch oder soll ich weitermachen? Ich würde noch gerne ein Fernrohr mitnehmen, weil wir ja weit oben sind, so für die Aussicht. Mhm. Also zusätzlich, weil ich habe ja eben meine Kamera dabei. Gute und Idee. Ja. Ich möchte und gerne ein Nähset. Bitte, also kannst du nochmal wiederholen? Ein Nähset. Ein Nähset. So mit Nadel und Faden. Mhm. Ja. Mhm. Ich möchte gerne einen Kompass mitnehmen. Damit, also wenn man dann oben auf dem Brocken ist, damit man schauen kann, in welche Richtung guckt man gerade und welche, damit ich auch so ein bisschen erklären kann, in der und der Richtung liegt das und das. Also, wenn ich mich dort ja auskenne, würde ich einen Kompass mitnehmen. Und ja, falls wir dort dann irgendwie ein Lagerfeuer machen wollen an der Hütte etc., würde ich mir dann noch ein gutes Feuerzeug einpacken. Mhm. Ja, in die Richtung wollte ich jetzt auch noch mal gehen, da wir ja Wanderausflüge machen werden, es im Winter ja schon sehr recht früh dunkel wird. Also auch auf jeden Fall eine Taschenlampe, auch ein Feuerzeug und allgemein zu der Wanderausrüstung halt, was man so braucht, so ein Taschenmesser, ein Seil, ein Feldstecher, sowas. Ja, gerade wenn ihr jetzt, also Frau Dr. Bernstein und Paul Hummel kennen sich ja am ehesten in der Region aus, bei Luisa und bei Dr. Ava Blackstone, hat es wahrscheinlich, Brockenregion wahrscheinlich eher nicht so euer Metier sonst gewesen. Also wenn ihr so Fragen zu der Region hättet oder was man mitnehmen müsste, dann wären das eure beiden Ansprechpartner auf jeden Fall. Okay. Einkaufstour überstanden? Also ich habe eigentlich alles mit, was man, also ich bin wahrscheinlich habe wahrscheinlich zu viel eingekauft. Ich bin für alle Eventualitäten ausgerüstet. Und wahrscheinlich ist alles im praktischen Zusammenhang wieder total schlecht eingekauft. Hohe Schuhe. Und Plüschmäntelchen. Du solltest auf jeden Fall nicht nur hohe Schuhe mitnehmen. Also. Ich weiß nicht, ob mir so bewusst ist, was dieses Wandern eigentlich wirklich bedeutet. Aber das finde ich gerade ganz gut, weil dann können wir für die Zuhörenden kurz mal drüber sprechen, wie dürfen denn, wenn ihr euren Charakter jetzt auf einer Wandertour sehen würdet, wie müssen die sich das denn dann vorstellen? Fahrt ihr den harten Zwiebellook oder seid ihr total falsch angezogen oder wie darf man sich das bei euch vorstellen, wenn man sich jetzt vier im Urlaub im Harz vorstellt? Wie stellt ihr euch das bei eurem Charakter so vor? Also bei Frau Dr. Bernstein ist es, also normalerweise trägt sie immer eine sehr schicke Bluse und einen schönen schwarzen Faltenrock und eine Brosche und hat sich immer so schön zurechtgemacht. Und im Wanderlook ist es so das komplette Gegenteil. Da ist sie total eingemummelt in dicke Daunenklamotten, hat richtig festes dickes Schuhwerk an. Wanderstock hat sie noch nicht, den kauft sie vielleicht vor Ort, auch später so als Souvenir so ein bisschen. Genau, und ansonsten auch so einen richtig dicken Rucksack, wo einfach alles drin ist, was man brauchen kann. Auch nochmal so extra Sachen, vielleicht nochmal eine extra Taschenlampe für jemanden, der seine vergessen hat, sodass sie dann auch für die anderen nochmal so ein bisschen mitdenkt, nur so für den Fall der Fälle. Lieber zwei, dreimal Sachen einpacken, sie kann das schon tragen. Mhm. Ja, also auch. Oder? Nee, mach zuerst. Okay. Ja, Blackstone ist auch eher Team praktisch. Sieht sie ja niemand, außer den anderen. Aber die haben sie ja eh schon in diversen Situationen gesehen, von daher ist sie dann nicht mehr so eitel, was das angeht. Auf jeden Fall ist sie auch die Person, die unnormal viel Snacks einpackt. Also, weil es könnte ja sein, dass man da irgendwo feststeckt. Und, keine Drinks. Nee, nein. Das habe ich auch erwartet. Ich hab erwartet. Davon ist sie ja weg. Also, das hat sie sich ja erfolgreich wieder abgewöhnt. In den Monaten nach diesen Vorkommnissen. Dafür kompensiert sie jetzt halt mit Snacks. Also allerlei Trockenfrüchte, Nüsse, vielleicht auch Dörrfleisch, Beef Jerky hieß das damals wahrscheinlich noch nicht. Ach, alles Gute für die Verdauung, ja. Super. Ja, so kleine Minzbonbons hat sie auch einige dabei, aber keine Fruchtbonbons. Genau, und sonst aber eher sehr, sehr praktisch auch für Wandertrips vorbereitet. Natürlich auch mit ihrer Kameratasche, also ihre Tasche, in der sie ja eh alles dabei hat. Genau, und einen schicken Hut hat sie dabei auch. Hm. Das ist wichtig. Paul? Meine Fruchtbonbons habe ich natürlich auch dabei, sage ich jetzt nochmal kurz. Also die sind immer dabei. Kurz überlegt, ob ich es fragen sollte. Ich dachte mir, ach, ich weiß die Antwort. Wie ist denn bei Paul? Ja, also wie gesagt, dadurch, dass ich das Klima da kenne und da ja auch im Winter schon war, da schon öfter Weihnachten zum Beispiel verbracht habe, weiß ich, dass man sich da warm anziehen muss und bin dementsprechend ausgerüstet, ne? Also Schal, Wollhut, Handschuhe und dicker Wollpullover, dicke Stricksocken, entsprechende Stiefel. Also Paul ist da eigentlich, glaube ich, ziemlich gut ausgestattet. Er kennt die Gegebenheiten da und ist da schon öfter gewandert. Genau. Gut. Und er nimmt dann auch einen Rucksack dann entsprechend mit. Mhm. Vorher hatte er, auf Helgoland hatte er immer so eine kleine Umhängetasche dabei, aber im Harz beim Wandern ist ein Rucksack besser, damit man da wirklich die Hände frei hat und da auch mehr reingeht, weil man sich dann ja auch mal einen warmen Tee mitnehmen möchte zum Beispiel.